Der Mann meiner Cousine trug dann auch Uniform. Als Soldat für die Wehrbetreuung, als Musiker. Mit seinen Kameraden zusammen haben die dann überall bunte Abende gemacht. Auch mit Komikern. Und sie kamen dann auch nach Saarbrücken mit Ludwig Manfred Lommel. Den kannten wir alle auch aus dem Radio. Und über den haben wir immer sehr gelacht. Und die blieben dann ein paar Tage im Saargebiet und haben auch noch in anderen Städten gespielt für die Soldaten und für die Bevölkerung. Und da war er ein paar Tage bei seiner Familie, wie auf Urlaub, der Mann meiner Cousine. Und abends war dann irgendwo Vorstellung.